1. Joseph Jing Darauf in Zum Fähraren berichtet ihm, I mein Vater und mein Bruder sind mit ihren Schafen, Rinden und ihrem gesamten Besitz aus Canaan hier hergekommen und befinden sich nun in der Provinz Gosen. 2. Hat jedoch fünf seiner Brüder mitgebracht und stellte sie dem Fährer vor. 3. Der Fährer fragte Josephs Bruder nach ihrem Beruf, woraufhin sie antworteten, den Diener sind Schafhirten, so why es bereits an sie vorfahren wären. For sie erklärten dem Fährer weiter, wo sind hier hergekommen, an sein Zietlang aufzuholten, da es für die Herden Dana Diener in Canaan kein Weid mehr gab, denn die Hungersnot last etschur auf diesem Land, daher bitten wir, dass den Diener in der Provinz Gosen wohnen dürfen. 5. Daraufhin sprach der Pharao zu Joseph, den Vater und den Bruder sind zu dir gekommen, und Ägypten steht dir zur Verfügung. 6. Lass deinen Vater und den Bruder im fruchtbarsten Teil des Lands wohnen, und wenn du unter ihnen besonders Fahrhigmanner findest, setz sie als Oberhirten über mein Herden ein. 7. Anschließend bracht Joseph seinen Vater Jacob herein und stellte in dem Pharao vor, woraufhin Jacob den Pharao segnet. 8. Der Pharao fragte Jacob, why will jar deines Lebens ist du gesalt? 9. Jacob antwortet dem Pharao, die Zeit meiner Pilgerschaft beträgt 130 Jahre, mein Lebensjahr waren wenig und volle Musel und Ereischen nicht die Lebensjahr meiner Vorfahren waren ihre Pilgerschaft. 10. Danach segnet Jacob den Pharao ernüt und verlies in. 11. Joseph weiß seinem Vater und seinen Brüdern wohnsitz zu und gab ihnen Besitz in Ägypten, im fruchtbarsten Teil des Lands, in der Provinz Ramses, wie der Pharao es befohlen hat. 12. Joseph versorgte seinen Vater, sein Bruder und die gesamte Familie seines Vaters mit Brot, entsprechend der Anzahl der Kinder. 13. Es gab jedoch in keinem Land Brot, denn die Hungersnot war äußerst druckend, so dass Ägypten und Canaan infolge der Hungersnot erschöpft waren. 14. Schließlich sammelte Joseph als Geld ein, das in Ägypten und Canaan für das Getreide ausgegeben wurde, und bracht es in den Palast des Pharao. 15. Als das Geld in Ägypten und Canaan aufgebrocht war, kamen alle Ägypter zu Joseph und Flaten, gib uns Brot, oder sollen wir vor deinen Augen sterben. Denn das Geld ist zu end. 16. Joseph erwidert, gebt ihr her den AB, dann wird ich euch Brot für ihr den geben, da das Geld aufgebrocht ist. 17. Daraufhin brachten sie ihr her den zu Joseph, und gab ihnen Brot für ihr Förder, Schaf und Rinderherden soe für ihr Esel, wo dech sie in diesem Jahr im Ostorsch für all ihr her den mit Brot versorgte. 18. Nakablauf Diocese Jaris kamen sie im Folgenden Jahr ernüt zu ihm und sagten, wir können dir, Herr, nicht verhehlen, dass das Geld aufgebrocht ist und der Wiebesitz und dich übergegangen ist, es bleibt nichts mehr übrig, was du nehmen konntest, außer an sirem Leib und an siren Acken. 19. Sollen wir etwa vor deinen Augen zugrund gehen, wir und an sir Acker. Kauf uns und an sir Acker verbrot. Dann wer denn was samt ansiren acken dem Pharao deinen, gib uns abersatkorn, damit warum leben bleiben und nicht sterben und die acker nicht zur wust wer denn. 20. So kaufte Joseph al acker der Ägypter für den Pharao, denn die Ägypter verkauften einen nach dem anderen Feld, weil die Hungersnot auf ihnen lastet, auf dies Weise kam das Land in den Besitz des Pharao. 21. Die Einwohner machte zu lebegen in von einem und Ägyptens bis zum anderen. 22. Ne die Acker der Priester kaufte er nicht, da die Priester ein Fests Einkommen vom Pharao besogen und von diesem Festen Einkommen lebten, infolgedessen verkauften sie ihr Acker nicht. 23. Joseph sprach daraufhin zu den Landesbewohnern, ich habe euch nun samt ihren Acken für den Pharao erworben, hier hat Saatkorn, damit die Acker besehen konnt. 24. Von den Ertragnissen must jedoch ein Fünftel und den Pharao bliefen, die anderen via Fünftel sollen euch zum besehen der Felder, zu. Ihrem Unterholt und dem ihre Horstgenossen soise ernaren ihre kleinen Kinder verbleiben. 25. Sie riefen, du hast uns das Leben gerettet. Mogen wir den ganz geniessen, o Herr, so wollen wir dem Pharao lebegen sein. 26. So lecter Joseph den Ägypten die bis hut bestehendwerp flichtung auf, dem Pharaoh ein Funftel ira ernte absulifen, ne die Acker der Priester fielen dem Pharaoh nicht zu. 27. Israel aber blieb in Ägypten, in der Provinz Goshen, wohnen, wo sie sich niederließen und sich so stark vermehrten, dass sie über aus zahlreich wurden. 28. Jacob lebte 17 Jahre in Ägypten, so dass sein gesamte Lebensdauer 147 Jahre betrug. 29. Als Israel dem Tod nahe war, rief er seinen Sohn Joseph und sagte zu ihm, wenn ich dir etwas bedut, so lege den Hand unter mein Haft und erweis mir lieben Treue, begrabe mich nicht in Ägypten. 30. Vielmehr mochte ich bei meinen Vorfahren liegen, darum sollst du mich aus Ägypten wegbringen und mich in ihrem Grab besetzen. Joseph antwortet, ich werde tun, wie du es wünschst. 31. Daraufhin sagt Jacob, schwor es mir. Und Joseph schwor ihm, Israel aber vernate sich im Kopfen des Bets.